Dialoge Seite 222, Montesquieu. In den despotischen Staaten gibt es eine gesetzlich festgelegte Fiktion, wonach man Steuern willkürlich ausschreiben kann, denn der Herrscher gilt rechtlich als Eigentum aller Güter seiner Untertanen.